Now after Lammas there comes a harvest, and after harvest, after harvest, the Lenten fast. And after Norley, a time of bounty, and after bounty, after bounty, the hungry God. Till dawn's a morning when earthly plenties will spread uncounted, spread uncounted in every lap. We will sing a song in dispraise of hunger, of the belly and of the soul. Sing a song in dispraise of hunger, of the belly and of the soul. In time of lack we travel south, and crowded from a leaner mouth. We will sing a song in dispraise of hunger, of the belly and of the soul. Although the table be long unladen, and hunger feeding the rosy faces of young and old, we thank the ploughman, the weary ploughman, who turns his hands and bony fingers to dig and sow. Till dawn's a morning of many graces, of prayer granted and bread unwanted in every sing a song in dispraise of hunger, of the belly and of the soul. Sing a song in dispraise of hunger, of the belly and of the soul. In time of lack we travel south, crowded from a leaner mouth. We will sing a song in dispraise of hunger, of the belly and of the soul. They have no scruples. They're corrupt and immoral. In Despair of Hunger hörten wir gerade von einem gewissen Alistair Roberts, ein Barde aus Schottland, der ja mit Alistair Roberts gerade eben eine neue, schöne, wundervolle schottische Folk-Platte veröffentlicht hat. Willkommen hier zum Sunday Service. Ich habe einen ganzen Haufen neue Musik für euch dabei. Unter anderem gibt es Jenny Wilson, die kommt aus Schweden, dann aus Manchester Noel Gallagher, High Flying Birds, der Oasis-Chef mit seinem neuesten Bandprojekt und einer neuen Platte. Die Dutch Uncles, ebenfalls aus Manchester, sind dabei. Dann gibt es Musik von ganz alten Helden, nämlich von Gang of Four. Dann Black Yaya, das ist Herman Dune. Ebenfalls gibt es Musik aus der Ecke von den Wave Pictures. Und hier geht's erstmal weiter mit Natalie Press. I don't feel much. afraid, I don't feel anything at all. In the name of love, I keep close, but I am gone. We're stuck with his stride, even when the road was long. Climbing one step at a time, waiting for a reason to fall. Our love is like a long goodbye. We keep waiting for the train to cry, because my baby don't understand me. Thank you. My Baby Don't Understand. Das war Natalie Press, eine junge Singer-Songwriterin aus Virginia, deren Stern man gerade am Horizont aufsteigen sehen kann. Und ja, die kommt wie gesagt aus Virginia, hat gerade eben ihr Debütalbum veröffentlicht, einfach nur Natalie Press betitelt, welches in der Presse zumindest ziemlich hoch gelobt wird. Vielleicht auch, weil diese Platte von Matthew E. White produziert wurde. Auch der kommt aus Virginia, hat ein eigenes Label gegründet, Space Bomb Records heißt das, und eben dort ist auch dieses Album von Natalie Press erschienen. Und auch Matthew E. White, der Chef der zeitgenössischen Pop-, Soul- und Gospel-Küche, veröffentlicht nächste Woche mit Fresh Blood sein neuestes, sein zweites Album. Daraus hier der Song Rock'n'Roll is Cold. Everybody likes to talk. Everybody sees that Rock'n'Roll is free and everybody knows Rock'n'Roll is cold. Mit diesem Statement begrüßt uns Matthew E. White hier auf der neuesten Single Rock'n'Roll is cold und das Ganze gibt's dann zu hören auf dem neuesten Album Fresh Blood, erscheint nächste Woche. Nach dieser, ja, wie soll man sagen, Singer-Songwriter-Gewürzmischung aus Virginia hier eine Spur, eine Prise Hip-Hop und Soul aus Seattle mit The Satisfaction. Leave a lame duck flying in his fake fame, relying on and replying to his fake names, pandering and meandering Neanderthals, going home crying falls. Aim is off, came soft, hate the bass off. We hating all way raw, take a face off. They hemming high at my hymns and my shake off. They shaming all, take it all, raped and made off. They take jazz, take soul, take hip hop. And lay the nigga every inch and every drip drop. They money making Harlem shaking to the pish posh. They trying to fuck it till they come, hope they get off. Research your rhymes, dictionary, a thesaurus. If it was in your heart, you wouldn't have to work hard. Your shit is trash garbage, my work's God. Fucking apples through the noodle, I'm a work of art. Satisfaction mit Blandland, der Song vom neuesten, vom zweiten Album mit dem Titel Earth E. Und ja, die beiden kommen aus Seattle, wie gesagt, nennen sich Stess und Cat. Stess, das ist Stacia Irons, das ist der Rapper an dieser Stelle, und Cat, das ist Catherine Harris White, die Dame am Gesang, an den ja, Instrumenten und Sequenzen hat auch noch ein bisschen rumgeschraubt, aber ich glaube, die beiden, wenn sie dann live auftreten, sind vor allen Dingen mit ihrer Stimme im Einsatz. Die neue Platte ist ein bisschen langweilig, weil das erste Album von der Band Ken vor 3 Jahren erschien und hieß damals, muss ich kurz nochmal nachschauen, All Natural. Das war eine wirklich schöne Platte mit ein bisschen mehr Hip-Hop, mit ein bisschen mehr Beats im Hintergrund. Die neue Platte ist sehr seicht geraten, hat ein, zwei gute Momente dabei, aber auch viel Zeugs, wo man denkt, so mein Gott, passiert gleich noch was. Ich habe nochmal eins der schöneren Stücke für euch rausgesucht hier von The Satisfaction. Der Song heißt Nature's Candy. awake and baking, I rise in swift occasionally. I'm ripe for picking, baby, take me this ride. It hips, I'm back, it's faking, no lie. A gift the way you make me your high. Nature's Candy, das war hier Musik von The Satisfaction, das Ganze zusammengeschrieben und The auch bitte mit großen Buchstaben, da liegt die Band ganz, ganz viel Wert drauf. Earth E, das neueste Album, erschien auf Sub Pop, ein Label, was eigentlich eher für gitarrenorientierte Musik bekannt ist, aber auch in diesem Fall mal, weil die wahrscheinlich aus Seattle kommen, so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Seattle und Sub Pop, das ist ja auch eine Geschichte für sich und wenn die Band aus der Ecke kommt, dann passt natürlich irgendwie auch. Stop Making Sense, das war mal so ein Konzertfilm von den Talking Heads, gedreht von Jonathan Demme, Anfang der 80er Jahre, 83 ist er erschienen und jetzt gibt's von von Hot Chip demnächst ein Album, das neueste, mit dem Titel Why Make Sense. Also Stop Making Sense wird sozusagen hier nochmal drauf geantwortet, ein paar Jahre später. Why Make Sense von Hot Chip erscheint im Mai. Ich habe für euch daraus schon mal die erste Single, Who I Rake Lights. Hier kommen Hot Chip. I know every single thing.

den Sunday Service, und das gerade eben waren Sleater Kinney mit Price Tag. Sleater Kinney, das sind Corinne Tucker, Carrie Brownstein und Janet Weiss. Die drei Damen haben Mitte der 90er Jahre die Band gegründet. Sie waren dann eigentlich so die Band neben Team Trash, der Riot Girl Bewegung, und haben jetzt 10 Jahre lang nichts Neues veröffentlicht. Das letzte Album The Woods erschien 2005, und die 10 Jahre wurden nicht etwa einfach nur rumgegammelt, nein, es wurde in vielen anderen Bandprojekten gearbeitet, es wurden Familien gegründet, und jetzt gibt's auch das neueste Album mit dem Titel No Cities to Love, und das Lied Kinney klingt eigentlich immer noch genauso, wie sie früher geklungen haben, rau mit Kanten und Ecken, und der Gesang ist ein bisschen dahingerotzt, das Ganze wirklich wunderschön gemacht. Die neue Platte ist kein Deut schlechter als das, was die Band vor 10, 15 Jahren gemacht hat, und davor habe ich ziemlich großen Respekt, muss ich sagen. Hier kommen sie nochmal mit A New Wave, Sleater Kinney. Sogar mal ein richtiger Pop-Song hier von Sleater Kinney, A New Wave, der Track vom neuesten Album, welches da heißt No Cities to Love, und sie scheinen diesmal auch endlich mal ein bisschen Erfolg zu haben, immerhin bis auf Platz 18 der amerikanischen Billboard-Charts geklettert, dieses Werk, ich weiß nicht, wo die vorherigen Werke abgeschnitten sind, aber das war schon mal ganz anständig. Auf den anderen Charts, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, US Independent und Top Rock und sowas, alles sind sie ganz, ganz vorne dabei. Und ja, es sei ihnen doch mal gegönnt am Ende der Karriere. Ich glaube nicht, dass da noch so richtig super viel kommen wird von Bands wie Sleater Kinney, vielleicht in 20 Jahren nochmal eine neue Platte oder eine Reunion, was auch immer, dass die sozusagen jetzt am Ende ihrer Karriere, wo sie natürlich noch nicht zu Ende ist, dann vielleicht doch mal so ein bisschen die Ernte einfahren gegönnt, sei es ihm auf jeden Fall kulturell ganz, ganz viel bewegt und wahrscheinlich immer nur kurz an der Selbstausbeutung vorbeigegangen, das Ganze. The Elvins sind eine kanadische 60s Pop Band. Die haben, ich glaube, vorletztes Jahr eine schöne Platte veröffentlicht. Jetzt kommt demnächst das neueste Album. Play for Keeps wird es heißen. Und hier schon mal daraus für euch: You Have Me. There is something special about the way you show your teeth. Making me an imbecile, it's hiding underneath. I'm stuck to you and I won't pull away. You let me every single part, every little piece, but I can't tell if you want it all. This picture's still incomplete. Undercover, sleeping tight, do you think of me? You let me every single part, every little piece. Crossing all my fingers and I'm hoping for the best. Braid the hair on my toes and the stragglers on my chest. I'm a nervous wreck, thinking what the heck. Will she see me standing here or am I just an object? You let me every single part, every little piece, but I can't tell if you want it all. This picture's still incomplete. Undercover, sleeping tight, do you think of me? You let me every single part, every little piece. There must be something I can say. There must be something. There must be something I can do. There must be something. I will find a way to make red with gray. See, I'm stuck to you and I won't. Single part, every little piece, but I can't tell if you want it all. This picture's still incomplete. Undercover, sleeping tight, do you think of me? You let me every single part, every little piece. Tja, Pop zum Mitsummen. The Elvins hörten wir gerade. You Have Me, ihr Song vom neuesten Album Play for Keeps. Das erscheint, wie gesagt, Mitte März. Alle Elvins-Fans müssen noch knapp 3 Wochen warten, bis die Platte dann auch erhältlich ist. Die nächste Band gibt es schon so ein paar Jährchen. Gegründet 1977 und zwar Gang of Four. Die Band kommt aus Leeds, war eine der eigentlich wichtigsten Bands mit der Post-Punk-Bewegung. Es gab hier und da mal ein paar Auszeiten zwischendurch, aber seit 2004 sind sie wieder zusammen, haben auch schon wieder einige tolle Platten veröffentlicht und diese Woche erscheint das neueste Werk What Happens Next. Das Komische dabei ist, dass der Sänger und das Gründungsmitglied John King nicht mehr mit dabei ist und sein Gesang war schon ziemlich stilprägend mit für das, was Gang of Four ausgemacht haben. Das heißt, die neue Platte ohne den Gesang von John King, da fehlt so ein bisschen was und versucht das zu kompensieren. Bei 2 Songs ist Alison Mosshart mit dabei, die Sängerin von den Kills. Das klappt hervorragend. Bei anderen Songs sind Leute wie Herbert Grönemeyer mit dabei. Das klappt überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was Grönemeyer und Gang of Four miteinander zu tun haben, außer dass vielleicht der gleiche Jahrgang sind. Aber egal, hier kommt einer der Songs, bei dem Alison Mosshart mitsingt. England's in my bones. Hier kommen Gang of Four. Yeah. England's In My Bones. Das waren Gang of Four. Ihr neuestes Album What Happens Next ist schon eine kleine Enttäuschung. Kann an die alten Alben bei weitem nicht ranreichen. Die Songs, wie gesagt, hier mit Alison Moss, die wir gerade hörten, die Sängerin von The Kills, sind schon die Höhepunkte. Die anderen sind da doch wirklich eine Spur, sag ich mal, uninteressanter. Eigentlich schade, dass hier der alte Sänger John King nicht mehr dabei ist. Aber vielleicht ja beim nächsten Album wieder. Keine Ahnung, wie sie verkracht haben oder ob es gesundliche Gründe sind. Ich hoffe mal, dass sich da wieder einiges zusammenschweißt bei Gang of Four. Das Moon Duo, klar, sind zu zweit. Ripley Jones an der Gitarre und als Keyboarderin Sunny Yamada. Die kommen beide aus San Francisco und veröffentlichen diese Woche mit Shadow of the Sun ihr neuestes Album. Das Moon Duo hören wir hier mit ihrem Song Zero. Zu zweit machen aber Krach, als wenn sie aus 5 Bands gleichzeitig bestehen würden. Das Moon Duo hörten wir mit ihrem Song Zero. Shadow of the Sun heißt das neueste Album der Band aus San Francisco. Chili Gonzalez ist ein kanadischer Pianist und Entertainer und, ich habe gerade gelesen, er steht im Guinness-Buch der Rekorde für das längste Solo-Konzert, das ich gegeben hatte, nämlich 27 Stunden lang, wahrscheinlich am Klavier gesessen und ein bisschen dazu die Stimme erhoben. Er veröffentlicht auch im März ein neues Album Chambers betitelt und klar, da gibt es viel Klaviertöne drauf. Hier kommt Chili Gonzalez mit Advantage Points. Thank you. Chili Gonzalez hier nicht nur mit Klavier und sondern auch mit ganz viel Streichern dabei. Advantage Point hörten wir gerade vom Album Chambers und Chili Gonzalez ist ja sowieso so ein Phänomen, was der nicht schon alles gemacht hat musikalisch. Ich kenne ihn noch so ganz früher, 90er Jahre, da ging es eher so um Rap und Hip-Hop, aber hat auch irgendwie Easy Listening gemacht, Avantgarde-Geschichten und seit einiger Zeit ist er der Klassik zugetan, da steht ihm ja auch ganz gut das Klassik-Kleid. Ihr hört den Sunday Service, letzter Song in der ersten Stunde kommt von einem multikulturellen DIY Kollektiv aus Bristol. Sunsun Egui heißen die, haben eine neue Platte veröffentlicht, Shackles Gift betitelt und bei dem Song hier mit dem Titel Late Bloomer hört der Anfang sich an, als ob irgendwie Paul Simons Graceland so ein bisschen hochgepitcht wurde. Ziemlich schräge Nummer, wie ich finde.